Hallo, Alpia! Da du immer noch nicht zu Lauf NRC gelegt hast mit deiner Top-Gilde, wie ein hilfreicher Guide für dich. Und auch du endlich behaupten kannst, Progress zu machen. Jetzt schaffst du sicher noch vor 8.1 gut auf NRC zu legen. Schön!